WDR 5 Erlebte Geschichten. In der DDR hieß er nur Dr. Jazz. Der in Dresden 1930 geborene Karl-Heinz Drechsel, der diesen Namen zurecht trug. Denn Drechsel lebte für den Jazz. 1946, da war er 16, spielte er in seiner Heimatstadt bereits in verschiedenen Swing-Formationen. 10 Jahre später gründete er die Interessengemeinschaft Jazz, von der für die DDR wichtige Impulse ausgingen. Und wiederum 3 Jahre später, 1959, begann er, inzwischen ausgebildeter Journalist und Regisseur, beim Radio in Ost-Berlin als Musikjournalist, der bis 1991 seine Jazz-Sendungen moderierte. Auch gegen Widerstände aus den DDR-Parteietagen, die ihm Vorliebe für amerikanische Musik und Kontakt zu Westbürgern vorwarfen. Drechsel blieb aber seiner Linie treu. Mein Bruder, er war einer von den Verrückten in der Nazi-Zeit, die sich für Musik interessierten, die eigentlich gar nicht so opportun gewesen ist. Swingmusik. Und es gab ja in Deutschland bis zur Kriegszeit noch englisch-amerikanische, schwedische, dänische Schallplatten zu kaufen. Sodass mein Bruder also eine sehr interessante Swing-Sammlung sich angeschafft hatte, international. Und ich habe vieles miterlebt vom Hören her. Und während des Krieges brachte mein Bruder als Soldat weder Cognac noch Pelze nach Deutschland mit aus den westlichen Ländern, sondern Schallplatten. Und ich als der zu Hause gebliebene musste also die Platten gewissermaßen behüten und aufpassen. Wie er sagte, Heinz, du bist jetzt der Verwalter meiner Schallplatten. Was für mich bedeutete, dass ich während des Krieges mit 13, 14 Jahren sehr, sehr viel gehört habe. Durch den Bombenangriff auf Dresden war die Wohnung weg, die gesamte Schallplattensammlung war weg. Und da habe ich neu begonnen zu sammeln, was leicht für mich war, weil meine Mutter ein An- und Verkaufsgeschäft besaß, für Antiquitäten, Gebrauchtwaren. Und da wurden sehr, sehr viele Schellackplatten angeboten nach dem Krieg. Und meine Mutter sagte, was dir gefällt, nimmst du einfach mit. Sodass ich also nach einer relativ kurzen Zeit wieder eine ganz passable Swing-Sammlung zusammen hatte, die nun mir gehörte. Und das brachte mich auf die Idee, mit gleichgesinnten jungen Freunden in Dresden einen sogenannten Swing-Zirkel aufzubauen. Und so fing das Ganze an, in einem Zirkel, der offiziell existierte bei der Antifa-Jugend. Später ging die FDJ daraus hervor, aber die Antifa-Jugend hatte noch einen ganz demokratischen Geist. Mit allen politischen Himmelsrichtungen, die man sich denken konnte, waren versammelt. Und dann wurde dieser Swing-Zirkel bei der Antifa-Jugend 1948 verboten. Weil nämlich, die meinen, solche Musik brauchen wir in der FDJ nicht. Meine Mutter wollte, dass ich Kunstgeschichte studiere, aber an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin war die Arbeiter- und Bauernjugend gefragt und ich war der Sohn einer Geschäftsbesitzerin und da war das Studium gar nicht drin. Da bin ich nach West-Berlin an die FU, um mich dort anzumelden und da sagte man, jetzt kommen die Heimkehrer zurück aus der Gefangenschaft. Junge Leute, die schon lange studieren möchten und jetzt endlich dürfen, da müssen sie noch ein bisschen warten. Mit ihren 18 Jahren haben sie also noch viel Zeit. Also war die FU für mich auch gestorben. Und da habe ich mich in der Masonenallee beim Rundfunk in der Hörspielabteilung beworben und bekam ein kostenloses Engagement als Regievolontär und wurde dann Regieassistent mit bezahlt. Partikel verschwinden ja nicht nur, weil sie kleiner werden, sondern sie werden gefressen. Diese Substanzen, mit denen sie aufgeladen sind, sind giftig für die Menschen und sie sind es wohl auch für Tiere. Puderfeine Plastikpartikelchen könnten selbst vom Zooplankton verzehrt werden. Und dann sind sie wirklich an der Basis der Nahrungskette angekommen. Wenn für einen Sturmvogel ein Plastikfeuerzeug gefährlich wird, ist es der feine Plastiksand für die Muscheln oder Würmer an der Basis der Nahrungskette dann auch? We looked at barnacles, which are filter feeders. They strain their food from the water column through a kind of sieve apparatus. Wir haben Aquariumsexperimente mit Entenmuscheln durchgeführt, die Plankton aus dem Wasser filtern, ebenso mit Wattwürmern, die im Schlamm leben und ihre Nahrung von den Sandkörnern schlürfen. Und auch mit Sandflöhen, die organische Strandabfälle verarbeiten. Diese Organismen stehen alle unten in der Nahrungskette und spielen deshalb eine wichtige Rolle. Und sie alle stürzten sich regelrecht auf die mundgerechten Plastikhäppchen und fraßen den Mikroplastikmüll. Now we've shown that all of those organisms will indeed eat fragments of plastic debris. Waren die Bissen zu groß, blieben sie im Verdauungstrakt stecken. Waren sie klein genug, passierten sie ihn scheinbar unverändert. Aber wohl nur scheinbar. We transferred those contaminant-laden plastics to conditions resembling those in the guts of Arenicola, the lugworm, to model. Wir haben Mikroplastikmüll, der mit Schadstoffen beladen war, im Laborexperiment den Bedingungen ausgesetzt, die im Verdauungstrakt der Wattwürmer herrschen. Und tatsächlich wurden die Schadstoffe freigesetzt. Schon kleine Mengen an Plastik könnten die Schadstoffbelastung eines Wattwurms erheblich erhöhen. These chemicals were readily released, and that indeed even quite small quantities of plastic could significantly increase the release of these contaminants to the lugworm. In der Nahrungskette reichern sich die Schadstoffe aus dem Plastik von Organismus zu Organismus weiter an, und sie gesellen sich zu den anderen Schadstoffen, die der Mensch freisetzt. Aber eines Tages kommt der Müll zurück. To our surprise, we now find that levels of DDT, PCBs and mercury in deep sea fishes are as high as in surface water living fishes. Zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass Tiefseefische ebenso hohe Gehalte an DDT, PCB oder auch Quecksilber haben wie Fische, die an der Oberfläche leben. Und deshalb gibt es in den USA auch Warnungen an Schwangere, dass sie nicht zu viel Fisch essen sollten. Viele dieser Tiefseefische werden mehr als 100 Jahre alt und sie stehen an der Spitze der Nahrungskette, da wo die Schadstoffgehalte die höchsten Werte erreichen. Was wir in die Umwelt verklappen, landet also irgendwann auf unserem Abendbrottisch. Concentrations are up near the maximum levels that are permissible in food. What we're putting into the environment is ending up back on our dinner plate. Die regenbogenbunte Plastiktierarmada war weitergeschwommen. Die Sonne und das Meerwasser bleichten die gelben Entchen und roten Biber. Aber die grünen Frösche und blauen Schildkröten leuchteten auch nach Jahren noch wie an jenem Tag, als sie über Bord gegangen waren. Damals hatten ein paar Tausend vor Alaska die Nordroute gewählt. Wie stürmisch die See auch werden mochte, sie schaukelten unbeirrt durch die Beringstraße, bis sie auf das Eis des Nordpolarmeeres stießen. Das Eis schloss sie ein, nahm sie mit sich fort und schleppte sie nach Grönland. Erst nach Jahren brach es auf und gab sie wieder frei. Zwischen schmelzenden Eisschollen schwammen die Quietschetiere nach Süden, nach Maine und Massachusetts. Vor North Carolina bestiegen ein paar den Golfstrom, nahmen Kurs auf Europa. Im August 2007 landete ein erstes Entchen am Strand von Devon, nach 27.000 Kilometern. Das Meer und der Müll. Treibgut in der Tiefsee. Ein Feature von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Isis Krüger, Bruno Winzen, Edda Fischer und Martin Bross. Regie und Produktion Peter Schilzke. Redaktion Christiane Knoll. NDR Info. Das Hörspiel. Ingomar von Kieseritzky ist ein Meister der Satire, ein Virtuose der spöttischen Komödie und des scharfen Florettfechtens. Im Hörspiel Das Meyerson-Syndrom öffnet er die Bühne für einen notorischen Hypochonder, der sich auf einen Windmühlenkampf mit unterschiedlichen medizinischen Schulen einlässt. Auf solche Weise wird die Hypochondrie als Grillenkrankheit die Ursache von Einbildungen körperlicher Übel, von denen sich der Patient bewusst ist, dass es Einbildungen sind, von Zeit zu Zeit aber sich nicht entbrechen kann, sie für etwas Wirkliches zu halten oder umgekehrt aus einem wirklichen körperlichen Übel, wie das der Beklommenheit aus eingenommenen blähenden Speisen nach der Mahlzeit, sich Einbildungen von allerlei bedenklichen äußeren Begegnissen und Sorgen über seine Geschäfte zu machen, die so bald verschwinden, als nach vollendeter Verdauung die Blähung aufgehört hat. Kant, Anthropologie von den Gemütskrankheiten. Das Meyerson-Syndrom. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Und wie weit bist du gekommen? Hast du auch keine langen Wörter benutzt? Hast du auch niemand vor den Kopf? Gestoßen? Nein, niemand. Es ging alles vorzüglich. Hast du die Reihenfolge eingehalten? Zuerst Meyer-Lansky? Nicht Meyer, sondern allein Lansky. Und dann dieser Dr. Weiner, den dir Dr. Marum empfohlen hat. Und Dr. Seemann? Samson, Dr. Samson. Ja, durchaus. Oh ja. Hast du deutlich gesprochen? Hoffentlich bist du nicht aggressiv geworden. Aber nein, meine liebe Odile. Es war alles sehr harmonisch. Die Herren waren sehr interessiert. Wie schön für dich. Wie gut, endlich. Aber was haben sie gesagt? Sie müssen doch etwas gesagt haben. Sie sagten übereinstimmend, selbstverständlich. Alle, außer Dr. Samson. Ich müsse das Rauchen einstellen und das Trinken. Aber du rauchst und trinkst doch überhaupt nicht. Das sagen sie immer. Sie lassen eben nichts unversucht. Diese Lampe. Was ist mit der Lampe? Sie starrt mich an. Mach sie aus. Ach, das ist nur mal Chi oder so, nicht wahr? Was haben sie dir denn für Chi geraten? Ich meine gegen Chi. Die Augen zu schließen und erst wieder zu öffnen, wenn der Anfall vorbei ist. Ich hoffe, euch nicht zu langweilen. Wenn ihr nicht das Vergnügen habt, mich zu verstehen, dann sagt's bitte. Du, Odile, und auch du, lieber Onkel. Die Pausen und Versprecher, ich meine Kontamination, Gott sei Dank, es kam glatt, sind mein Zustand zu... Eine Folge meines Zustandes, wollte ich sagen. Wenn ich stocke oder mich aufhalte, ich einhalte oder pausiere, um mich zu verbessern, so ist das... Eine Folge deines Zustandes, wir wissen... Bitte, lieber, ein wenig mehr Ernst. So ist das. Ich fahre ungeniert fort. Nichts als mein VP-Tick. Verbum proprium. Oder le mot propre. Das allein unter allen anderen Zutreffende. Doch darauf komme ich später. Gib mir einen Keks, Odile. Nein, einen weichen. Ich will mein Gebiss nicht kaputt machen, weißt du. Ferner, die Sprünge und Abschweifungen. Ich kann mich nämlich nicht mehr konzentrieren. Nach Sauvage gibt es über 18.000 Krankheiten. Wenn es dagegen nach Kallen weniger als 600 gibt. Ich leide seit 4 Jahren an einem bestimmten Zustand. Es ist dies ein Krankheitszustand. So sind zum Beispiel meine reaktiven Sinne wesentlich erweitert. Alligatoren! Bitte hört doch zu, bitte. Ein Stuhl. Ein Fauteuil wäre besser für die Kniekehlen. So geht's nicht. Es geht auf diese Weise nicht. Ich muss was ändern. Ein Tagesablauf, ein vollständiger Tag. Gib mir noch ein Kissen. Am besten zwei. Morgens, das weiß jedermann, wäre die beste Arbeitszeit, die auch Schopenhauer empfiehlt. Allerdings ohne Morgenlektüre. Schopenhauer? Ein philosophischer Schriftsteller. Doch morgens ist mir sterbensübel. Ja, extrem übel. Sodass ich warten muss, bis mir nicht mehr übel ist. Aber dann kann ich nicht mehr arbeiten. Vielleicht wird dir vom Arbeiten... Von Anfang an habe ich meine Anamnese eigenhändig. Ich meine, ich habe alle Symptome verzeichnet, notiert. Ja, es liegt sogar eine diagrammatische Fassung mit einer Kopfschmerzkurve in einem Koordinatensystem vor. Ja, vor. Ich suchte eine meinen Beschwerden der Krankheit angemessene Nomenklatur. Mit Hilfe stereometrischer und planimetrischer Berechnungen etablierte ich einen Patientenkörper. Das heißt, meinen Körper Das heißt, meinen Körper als Patient. Nein, vielmehr, ich meine weniger mich als Körper, sondern einen idealen Körper. Bitte noch einen Cognac, Odile. Wärm du ihn. Meine Hände sind eiskalt. Das passiert so im Alter. Darum kümmert sich niemand. Ich musste den Punkt des Infiltrans herausbekommen. Ja, den Punkt des Filters. Infiltrans. Diese Sprechfehler in Kleinformat sind übrigens typisch. Er hat sich schon als Kind versprochen und war kerngesund. Eine vernünftige Zeichenreferenz wird dadurch bei Ärzten und Therapeuten etwas erschwert. Ich habe immer Kopfschmerzen. Seit 40 Jahren. Ich